Laut der südkoreanischen Internetzeitung Zazoshibo entfalten in Südkorea die Kampfreaktion für die Generalmobilmachung der Bevölkerung und die Volksaktion gegen Krieg und für Frieden vom ersten Tag des Beginns der amerikanisch-südkoreanischen Militärübung Ulls Freedom Guardian an in der Umgebung der amerikanischen Botschaft die Protestaktionen. Auch am 25. August setzten sie ihre Demonstration fort und sprachen sich entschieden gegen die gemeinsame Kriegsübung aus.